Spiel, lachen das Start und eine herrliche Fahrt. Rom und Madrid nahmen wir mit, so ging das Leben im Taumel zu dritt. Über das Meer, über das Land, haben wir eines erkannt. Mein Freund, dein guter Freund, das ist das Schönste, das es gibt auf der Welt. Mein Freund bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammen ist, drum sei auch nicht betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt. Mein Freund, ein guter Freund, das ist der beste Schatz, den es gibt auf der Welt. Mein Freund bleibt immer.